auf. Ich glaube, ich bin krank. Liebling, wach auf, bitte. Ich bin schwer krank. Gabi, dein Männchen liegt im Sterben. Was ist los? Du liegst in meinem Totenbett. Was hast du gesagt? Was? Ich sterbe. Aber doch nicht jetzt. Warte doch, bis es hell ist, Liebling. Dann macht das alles viel weniger Umstände. Es ist hell. Gabi, es ist 7:30 und ich bin krank. Ich kann heute nicht ins Büro. Was hast du gesagt? Ich bin krank. Ich kann unmöglich zur Arbeit. Wieso willst du zur Arbeit? Es ist Sonnabend. Ja? Ja. Ach. Warum muss ich auch immer gerade am Wochenende krank werden? Gabi? Schon gut. Schon gut. Ich bringe dir dein Frühstück ans Bett. Aber nur, weil du krank bist, verstanden? Ich liebe dich, Liebling. So, so. Ich bete dich an. Mhm. Ich kann ohne dich... Gabi? Ja, ja. Die Zeitung bringe ich dir auch. Ach, das wäre wirklich schrecklich lieb. Ich bin nämlich ziemlich schlapp, weißt du? Hier. Aber lies nicht alles auf einmal, ja? Du sollst dich ja nicht langweilen, wenn du das ganze Wochenende im Bett bleibst. Darf ich das Angebot verstehen? Nein, darfst du nicht. Michael, lass mich los. Lass mich loslassen. Du kriegst sonst kein Frühstück. Gabi, hör dir das mal an. Paradies der Hausfrau. Jede Menge Sonderangebote. Preise wie zu Omas Zeiten. Gleich bei Ihnen um die Ecke. Ich kann dich nicht verstehen. Jede Menge Sonderangebote. Was war das? Hier. Komm mal her. Paradies der Hausfrau. Gleich bei Ihnen um die Ecke. Ja und? Ja, das ist alles. Es geht über die ganze Seite, siehst du doch. Aber fehlt doch irgendwas. Mehr steht da nicht. Ist komisch, ne? Ja, komisch. Das sehe ich mir an. Wie war das gleich um die Ecke? Ja, ja, steht ja da. Ich mach nur noch schnell deinen Tee. Dann geh ich da mal hin. So früh? Die stehen da bestimmt schon Schlange, Liebling. Was? 4-0? Ist ja Wahnsinn. Hier. Dein Tee. Ah, danke. Ich bin gleich wieder da. Bleib doch noch ein bisschen. Alter, Michael. Du weißt doch, ich bin nicht zu halten, wenn es irgendwo ein Sonderangebot gibt. Merkwürdig. Ist doch sonst nicht so. So. Und ich? Ich hätte gerade abkratzen können inzwischen. Oh. Ohne Frühstück. Na, niemand hat das bemerkt. Komm, sei nicht kindisch. Du warst eine Ewigkeit weg. Das konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Das ist ja einfach eine einmalige Gelegenheit. Und außerdem das bisschen Erkältung. Oh. Hier, du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was ich alles ergattert habe. Und die Preise, du, das gibt's einfach nicht. Das ist wirklich wie zu Omas Zeiten. Wenn ich mir... vorstelle, wenn die so weitermachen, dann sind die spätestens in einer Woche pleite. Ist mir ein Rätsel, wie die das machen. Butter. Hier zum Beispiel Butter. 27 Pfennig das Pfund. Und Milch. 9 Pfennig der Liter. Und 5 Pfund Tomaten, halte ich fest. Für 14 Pfennig. Ach, was für ein Glück, dass du die Anzeige gesehen hast. Also, ich hätte dir bestimmt nichts davon gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass du mich hier verhungern musst. Verhungern. Und außerdem, irgendwas ist faul an diesem Paradies der Hausfrau. Oh. Davon hat man doch noch nie was gehört oder gelesen. Sicherlich alles geklaut. Quatsch. Pass auf, die verschwinden so schnell wieder, wie sie aufgetaucht sind. Gib dir keine Mühe, du kannst mir das nicht vermiesen. So. Und jetzt essen wir erstmal den Kaviar. Kaviar? Ja, ein ganzer Karton. Seit wann können wir uns Kaviar leisten? Wir können. Sogar den echten. Du wirst es nicht glauben. Aber die Dose kostet ganze 9 Pfennig. Na, du hast recht, ich glaub's nicht. Wie du willst. Dann esse ich ihn eben allein. Kaviar zum Frühstück mit Toast. Den Teufel wirst du tun. Ah, es geht ihm schon wieder besser, na bitte. Es geht mir überhaupt nicht besser. Schmicki, ich schlaf erst mal ein paar Runden und wenn du aufwachst, dann gibt's ein super, super Frühstück, ja? Naja, ich lass mich mal überraschen. So, und jetzt die Augen zu und geschlafen. Schlaf, Kindchen, schlaf. Dein Vater liegt nicht. Nicht euer Aufgabe. Falls du das noch nicht gewusst haben solltest, Kranke soll man nicht kitzeln. Kranke sind oft unberechenbar in ihrer Schwäche. Mensch, Micha, nein, nicht jetzt. Du bist doch viel zu schlapp. Du musst jetzt schlafen. Allein. Also erklär mir mal bitte, wie ich jetzt schlafen soll. Allein. Lies in Zeitung. Ich werde mich schon nicht langweilen. Kümmer du dich mal um dieses super, super Frühstück da. Aber du musst schönartig sein, hörst du? Ich will eben noch mal schnell Doris anrufen und ihr sagen von dem Geschäft da. Hallo? Gabi? Doris! Du, Gabi, hör mal zu. Ich habe was ganz Tolles für dich. Paradies der Hausfrau. Preise wie zu Omas Zeiten. Gleich bei Ihnen um die Ecke. Woher weißt du denn das? Ich wollte dich auch gerade anrufen, um es dir zu sagen. Ach, nee. Ich schwör's dir wirklich. Ja, ich glaub's dir auch so. Ach, wir sind doch beide wie die Geier bei solchen Gelegenheiten. Da ist das heutzutage nicht. Übrigens, Alice hat auch schon angerufen. Und gleich danach Hannah. Wirklich? Ja, du, die müssen jetzt überall in der Stadt solche Läden aufgemacht haben. Also einfach nicht zu fassen, diese Preise, was? Vielleicht brechen jetzt wirklich bessere Zeiten an, könnte ja sein. Ja, das hätten wir jedenfalls verdient. Fleißig, wie wir sind. Sag mal, hast du vorher schon mal was von denen gehört? Nee. Och, das ist wahrscheinlich so eine neue Ladenkette. Aber, Gabi, irgendwie so ein bisschen komisch ist das schon, findest du nicht? Komisch? Nein. Wieso? Was meinst du? Ach, nichts weiter. Ich bin einfach aus dem Haus gegangen und da war der Laden um die Ecke. Ja, ja, eben. Aber natürlich, du hast ja recht. Da war ja gar keine Adresse dabei. Wie hast du denn deinen gefunden? Ja, genau so, um die Ecke. So ein Zufall. Ach, aber was soll's bei den Preisen? Ja, du hast recht, bei den Preisen. Wahrscheinlich ist das so eine groß aufgezogene Werbesache und die wollen erstmal ins Geschäft kommen. Und dann gehen sie ganz schnell wieder rauf mit den Preisen. Ist ja immer dasselbe. Doris? Ja? Mir ist gerade noch was eingefallen. Was denn? Um wie viel Uhr warst du in deinem Laden? Ach, so gegen 9. Und was voll? 9. Bei mir auch nicht. Ich war die Einzige, außer dem Verkaufspersonal natürlich. Ich war allerdings früh da, sehr früh. Ich habe mich noch gewundert, dass die schon auf hatten. Aber bei dir, das ist ja wirklich merkwürdig. Ja. Wenn du erst um 9 in deinem Laden warst, da hätte er ja eigentlich voll sein müssen. Ja, ja, genau. Also wirklich, wenn man uns so hört. Ja, wir haben sie doch wirklich nicht alle, nicht? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Bastard. Gabi! Oh, ich muss Schluss machen. Ja? Michael krakeelt im Schlafzimmer. Er tut so, als wenn er wieder mal in den letzten Zügen liegt. Oh Gottchen. Immer das Gleiche, wenn er nur ein bisschen erkältet ist. Übrigens, Klaus fühlt sich auch nicht wohl. Ist was Ernstes? Ach, was? Nein, natürlich nicht. Ach, wie die kleinen Kinder, die beiden. Du, übrigens, ich habe dem Klaus von dem Hustensaft gegeben aus dem Paradies, weißt du? So diese Probefläschchen. Ja, ich habe mir auch eine mitgenommen. Naja, wer kann schon was stehen lassen, wenn er es umsonst kriegt? Ja, frag mich nicht. Ich hab's noch nie versucht. Ich werde ihn mal bei Michael ausprobieren nach dem Essen. Und wenn er sich nur einbildet, dass es bei ihm hilft, dann hat sich das Ganze schon gelohnt. Gut, Gabi. Wir halten uns jedenfalls auf dem Laufenden, nicht? Ist in Ordnung, Doris. Ich bin sicher, wir haben heute das Geschäft unseres Lebens gemacht. Also bis später. Ciao. Bis später. Tschüss. Tschüss, Doris. Gabi! Ja? Wo bleibt denn dieses super, super Frühstück, das du mir versprochen hast? Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Es ist so deprimierend, dass ich schon den Spiegel zur Wand gedreht habe. Ich sterbe vor Hunger. Soll ich mich etwa mit letzter Kraft zum nächsten McDonald's schleppen? Bleib schön liegen und sei ganz ruhig. Das Essen ist schon unterwegs. War das etwa nichts? Kaviar zum Mittagessen und im Bett serviert. Was sagst du dazu? Ich muss aufpassen, dass ich dich nicht zu sehr verwöhne. Es war fabelhaft, Liebling. Wirklich ganz fabelhaft. Ach, wenn du nicht so ein Hypochonder wärst. Sag mal, geht's dir wirklich nicht so gut? Also, toll siehst du nicht gerade aus. Das Gehuste, das hört sich auch nicht so lustig an. Du merkst doch alles. Bleib schön liegen, Micky, ja? Wahnsinnig witzig, ich könnte gar nicht aufstehen. Mensch, Micky, ich hab ja was für dich. Das gab's gratis heute früh, stell dir das mal vor. Und zufällig ist es auch noch Hustensaft. Ist das nicht irre? Hau das Zeug her, auf der Stelle. Es geht zu Ende mit mir. Den nächsten Sonnenuntergang, den erlebe ich nicht mehr. In dieser Jahreszeit erlebst du hier sowieso keinen Sonnenuntergang. Ich danke dir für dein Mitgefühl. Ich hole jetzt den Hustensaft. So lange wirst du es ja hoffentlich noch schaffen. Ich werde mir Mühe geben, aber ich kann nichts versprechen. Telefon! Ja. Hallo? Gabi, ich bin's. Ach, Alice. Paradies der Hausfrau, gleich bei Ihnen um die Ecke, ich weiß schon. Oh. Hanna hat also schon angerufen. Oder Doris. Und ich wollte doch die Erste sein. Zu spät, ich war sogar schon da. Was haben Sie denn bei dir auch so einen Laden aufgemacht? Tja, offenbar gibt's die jetzt überall. Übrigens, wie geht's denn Peter? Er hat ja neulich Abend ganz schön rumgebellt. Er wird's überleben. Michael hat's nämlich auch erwischt. Und Doris sagt, Klaus liegt auch auf der Nase. Wahrscheinlich hat Peter sie angesteckt. Ich habe ihm noch gesagt, er soll den Skat abends sausen lassen. Du, Alice, sag mal, findest du nicht, dass irgendwas merkwürdig ist an diesem Paradies der Hausfrau? Also nicht nur diese irrsinnig niedrigen Preise. Ich meine, schon die Werbung. Gleich bei Ihnen um die Ecke. Bei wem um die Ecke, bitte? Also ich finde das Ganze reichlich komisch. Gott sei Dank, dass es dir genauso geht. Ich wollte nämlich nicht davon anfangen. Wann warst du denn da? So um 11. Und? Ich meine, war viel los? Überhaupt nichts. Außer mir nur das Personal. Und die hatten so merkwürdig starre Augen. Was hatten die? Die haben nicht ein einziges Mal die Augenlider bewegt. Oh, Gabi, ich bin auch ganz durcheinander. Ich habe nur nichts gesagt, weil sowieso schon alle denken, ich sei ein bisschen überkandidiert. Natürlich. Oh, ich habe doch gewusst, da stimmt noch etwas nicht. Ah, nein, nein. Ich meine, ich muss nur mal wieder richtig ausschlafen, dann bin ich wieder okay. Und bitte sag niemand was davon. Was ist denn los? Alice ist dran. Sie sagt gerade, die Leute im Laden hätten so starre Augen. Was? Du hast recht, Alice. Sie haben nicht ein einziges Mal die Augenlider bewegt. Gabi, du, ich glaube, die sind von einem anderen Stern. Du spinnst ja. Du liest wirklich zu viele schlechte Romane über den Mond. Oder vom Mond. Ja, von der anderen Seite des Mondes. Das ist doch absurd. Was ist denn los? Ach, Alice behauptet völlig absurdes Zeugs. Sie infiltrieren die Erde. Es sind Roboter. Roboter in Menschengestalt. Und die starren Augen, die haben sie nur, weil ihre Erfinder... Alice. Ihre Erfinder, die haben einfach nicht daran gedacht, dass Menschen, also richtige Menschen, dass sie alle paar Sekunden die Augenlider bewegen müssen, weil sie ja den Augapfel feucht halten müssen. Verstehst du? Liebste Alice, deine Fantasie ist ja noch ausschweifender, als ich gedacht habe. Ich spüre das, Gabi. Ganz deutlich. Und was sagt denn Peter dazu? Ich weiß nicht, er schläft. Ich habe ihm einen Löffel gegeben. Ich meine, ich habe ihm von dem Hustensaft gegeben, den aus dem Laden und seitdem... Ja, ich habe auch so eine Flasche mitgenommen. Ich wollte Michael gerade was davon geben, als das Telefon ging. Sag mal, wie wirkt das Zeug denn? Oh, er hat aufgehört zu husten und er ist auf der Stelle eingeschlafen. Also, was willst du denn? Dann sind die doch ganz menschenfreundlich, deine Roboter. Oh, Gabi. Aber, Alice, wenn du denen nicht über den Weg traust... Warum hast du Peter dann ihren Hustensaft gegeben? Weil er eben so gehustet hat. Aber ich bin mir ja auch gar nicht sicher mit meiner Theorie. Na, hoffentlich. Du, Daniel ist auch krank. Wer ist Daniel? Hannas Mann. Gabi! Ich fall vom Fleisch. Gabi? Ich bin schon fast unsichtbar im Spiegel. Hallo. Ich kann mein eigenes Spiegelbild nicht mehr sehen. Vergiss nicht, dass du ihn zur Wand gedreht hast. Ach, ja, richtig, ja. Ich muss Schluss machen, Alice. Ich habe Michael den Hustensaft versprochen und ich kann ihn einfach nicht noch länger warten lassen. Vergiss, was ich gesagt habe, okay? Ja. Ich habe in letzter Zeit schlecht geschlafen. Träume, weißt du, Albträume. Das wird der Grund sein, mein Engel. Auch wenn sie diese starren Augen haben? Ach, das haben wir uns nur eingebildet. Eingebildet? Natürlich. Es sicher. Grüß Peter und sag ihm, er soll schleunigst wieder gesund werden. Und du schlaf dich erstmal richtig aus, ja? Also gut, Alice. Gabi? Ja. Gabi, wenn man Ewigkeit definiert als ohne Anfang und ohne Ende, dann heißt das doch, dass unser aller Leben begrenzt und endlich wie es ist, dass das einfach gar nicht existiert. Und dass die Wirklichkeit nicht wirklich ist. Und wenn nichts wirklich ist, ist alles möglich. Das stimmt doch nicht, Frau Gabi? Gabi! Ich komme ja, Liebling. Verzeih, Alice, aber ich muss jetzt wirklich auflegen. Micha braucht mich, ja? Wir unterhalten uns dann später weiter, ja? Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. So. Jetzt bekommst du erstmal deinen Hustensaft. Hier ist er. Mensch, Michael. Du siehst ja schrecklich aus. Überrascht dich das? Was zum Teufel glaubst du denn? Versuche ich dir die ganze Zeit beizubringen. Du siehst ja wirklich traumhaft aus wie ein Gespenst. Ah, du bist meine letzte Hoffnung. Und bitte gib mir dieses Zeug, das du mir schon seit Stunden versprichst. Du weißt doch, wenn Alice erstmal loslegt, kommt man einfach nicht mehr weg. Herr Peter? Hat das Zeugs Wunder gewirkt, sagt Alice. Er schläft bereits seit Stunden. Woran merkt man das bei ihm, wenn er schläft? Du bist unausstehlich, wenn du krank bist. So. Mund auf. Ah. Schlucken. Na? Wie schmeckt er? Ja, wunderbar. Toll. Michael, wir haben uns unterhalten. Doris und ich und Alice und ich. Es war nicht zu überhören. Wirklich, im Ernst. Und wir finden, das heißt, die beiden finden und eigentlich ich auch, dass... Das was? Dass irgendwas, unheimlich ist. Dass da irgendwas nicht stimmt. Ich meine... Ich hab dir ja vorhin schon gesagt, dass die Sachen wahrscheinlich geklaut sind. Michael, diese Leute haben ganz starre Augen. Vielleicht haben sie Glasaugen. Nein, mal im Ernst. Also... Welche Leute haben starre Augen? Die in den Läden verkaufen. Und Alice glaubt eben... Noch was Neues? Lass doch mal, mein Liebling. Sie glaubt nicht, dass diese Leute Leute sind, die da in den Läden verkaufen. Ach, nicht doch, mein Engel. Sie haben wirklich kein einziges Mal die Augenlider bewegt. Und was sind sie dann, wenn sie keine Leute sind? Alice glaubt, Sie sind Roboter in Menschengestalt und irgendwelche Eroberer aus dem Weltraum haben sie losgeschickt, um die Erde zu erobern. Hopp, hopp, ins Raumschiff, ab auf die Erde und fleißig Hustensaft verkauft im Laden um die Ecke. Alice meint, die haben die Ladenkette sogar selber aufgezogen. Weil auf dem Mars die Geschäfte nicht mehr so recht gehen. Oder auf der Venus oder auf der... Rückseite des Mondes. Oh, naja, dann ist ja alles sonnenklar. Auf der Rückseite des Mondes, da können die es auch nicht lange aushalten. Da möchte ich nicht mal begraben sein. Michael. Oh, Gabi... Ist doch alles Unsinn. Typisch Alice. Ist ja nicht das erste Mal. Nein, nein. Alice hat ein Gespür für gewisse Dinge. Sie hat oft genug Recht behalten damit. Neulich erst. Bei Doris und Klaus, als du, Peter, Klaus und... Wie heißt er noch? Hannas Mann? Daniel. Ja, als ihr Skat gespielt habt, während Doris uns Frauen gezeigt hat, wie man webt. Oh Gott, ja. Grauen. Komm, sie macht sehr schöne Wandteppiche. Na gut, weiter. Da hat Alice einen Schein gesehen. Was? Einen Schein. Wir haben euch nur nichts gesagt, weil ihr uns ja doch nur auslacht. Also, Alice hat einen Schein gesehen. Und wir dann auch. Er kam unter der Tür durch, weißt du, unter der Tür zu dem Zimmer, in dem du, Klaus und Peter und... Wie heißt er noch? Daniel. Ja, in dem ihr Skat gespielt habt. Einen Schein also. Na und? Wahrscheinlich hat einer von uns die Lampe angeknipst, weil wir nichts mehr sehen konnten. Es war kein Lampenlicht. Es war so ein seltsamer... purpurroter Schein. Na, vielleicht hatte die Lampe einen purpurroten Schirm. Ach, so einen seltsamen purpurroten Schein kann keine Lampe hervorbringen, ganz egal, was sie für einen Schirm hat. Ein von Doris eigenhändig gewebter Schirm schon. Ach, mit dir kann man ja gar nicht reden. Na, mit dir aber auch nicht. Also wirklich, Liebling. Ihr habt euch einfach von Alice anstecken lassen. Das sind alles Fantastereien, mit denen sie ihre Schwierigkeiten, die sie mit Peter hat, irgendwie zu kompensieren versucht. Sie war immer schon ein bisschen überdreht. Na, zum Beispiel die Sache mit dem Bismarck-Denkmal. Als sie steif und fest behauptet hat, er würde bei jedem Vollmond zum Leben erwachen und sie belästigen. Du bist unfair. Hat sie es behauptet oder nicht? Ja, aber ich habe den Schein doch auch gesehen. Und Doris und Hannah. Aber du hast es schön für dich behalten. Ich habe dir ja erklärt, warum. Du hättest mich doch nur auf den Arm genommen, genau wie jetzt. Es ist eben Ihnen alles anzuzweifeln. Also ich habe noch nie versucht, In zu sein. Da kannst du jeden fragen. Das weiß ich selbst. Ach, du bringst mich noch um. Michael. Was ist denn nun schon wieder? Michael, du hast nicht einmal gehustet, seit du den Saft genommen hast. Hä? Seltsam. Sag ich doch. Das ist alles höchst seltsam. Wenn du so fest an diese bescheuerte Theorie von Alice glaubst, dann... Ja, wieso benutzt du mich dann als Versuchskarnickel für diesen Hustensaft? Oh, das weiß ich doch auch nicht. Doch, ich war mir nicht wirklich sicher. Und ich weiß auch jetzt noch nicht, ob... Naja, Hauptsache es hat geholfen. Oder nicht? Naja, ich fühle mich viel besser, nur... Nur was? Ich bin plötzlich so müde. Oh, schlaf jetzt bloß nicht ein. Wir müssen das jetzt Punkt für Punkt durchsprechen. Also erstmal die Tatsachen. Vermutungen. Also gut, Vermutungen. Rekapitulieren wir die Vermutungen. Rekapitulieren wir, in Gottes Namen. Punkt 1. In der Zeitung steht eine Anzeige. Paradies der Hausfrau, jede Menge Sonderangebote, Preise wie zu Omas Zeiten. Ach. Gleich bei Ihnen um die Ecke. Frage, welche Ecke? Das war doch bei allen das Gleiche. Bei Doris, Alice, Hannah und mir. Wir... verlassen das Haus und gehen um die nächste Ecke. Jeder um seine nächste Ecke. Und da waren sie, diese mysteriösen Läden. Aber wenn ich nun vom Haus aus nach links gegangen wäre statt nach rechts, oder irgendeine von uns wäre in eine andere Richtung gegangen, als sie tatsächlich gegangen ist. Aber wir sind alle richtig gegangen. Zufall, Michael? Das Leben ist voller Zufälle. Es ist selbst ein Zufall. Aber... wenn wir nun aus Zufall in die entgegengesetzte Richtung gegangen wären, wären da auch diese Läden gewesen? Wahrscheinlich. Oh. Außerdem, ihr wärt sowieso in die Richtung gelaufen, in die alle liefen. Die Nachbarn und die ganze Straße. Ja, siehst du. Und das bringt mich zu Punkt 2. Also, Punkt 2. Könnten wir das nicht verschieben auf nächstes Jahr, Liebling? Ich bin unheimlich müde. Punkt 2. In dem Laden war nicht ein einziger anderer Käufer, beziehungsweise Käuferin, solange ich, beziehungsweise Alice, beziehungsweise Doris dort waren. Wieder nur ein Zufall. Oh, ich habe das vorhin gar nicht richtig registriert. Aber jetzt? Das ist doch absolut faul, Michael. Ja, mehr absolut als faul. Oh, lass doch die blöden Witze. Punkt 3. Verkäufer und Verkäuferinnen haben die Augenlider nicht bewegt. Oh, wirklich, Gabi. Und zwar kein einziges Mal. Alice hat es auch bemerkt. Sie haben einen angesehen, sie haben gelächelt, aber sie haben nicht ein einziges Mal die Augenlider bewegt. Ach, die waren high von irgendwas. Ist ja heutzutage nichts Besonderes. Punkt 4. Du, Klaus, Peter und... Daniel. Ja, Daniel. Ihr seid alle vier krank. Und zwar zur gleichen Zeit. Erkältungen sind eben ansteckend. Moment. Es geht ja noch weiter. Zufällig nehme ich eine Probepackung Hustensaft mit. Und zufällig haben auch Alice und Doris Hustensaft mitgenommen. Und Hannah? Die zufällig auch? Das weiß ich nicht. Na bitte. Hast du schon ein Loch deiner Theorie? Oh, mein Gott, die haben das Zeug verschenkt. Ist doch kein Wunder. Oh, schon wieder. Hallo. Hier, Hannah. Ach, Hannah, wir haben gerade von dir gesprochen. Nur Gutes natürlich. Sag mal, wie geht es? Ja? Sekunde mal. Michael. Hm? Wie heißt Hannas Mann? Oh. Daniel. Ja. Entschuldige, Hannah, aber Michael wollte was von mir. Der liegt mit einer scheußlichen Erkältung im Bett. Übrigens, wie geht es Daniel? Alice sagt, er sei auch krank. Wer ist im Moment eigentlich nicht krank? Das möchte ich mal wissen. Das tötet einem ja den letzten Nerv. Ja. Aber eigentlich wollte ich nur mal hören, ob du das von den Preisen wie zu Omas Zeiten gelesen hast. Ja, sicher. Ich war gleich heute früh da. Toll, nicht? Hm. 5 Pfund Tomaten für 14 Pfennig. Kaviar. Hannah, Kaviar für 9 Pfennig die Dose. Ja. Echter Kaviar. Und dann kriegt man noch alles Mögliche dazu. Ich habe mir so eine riesige Flasche mit Hustensaft genommen. Und die habe ich dann gleich meinem armen Micky eingefließt. Na, mein Schatz. Hannah, das scheint wirklich zu helfen. Das wirkt wie ein Schlafmittel. Alice sagt, Peter schläft schon seit Stunden. Und so? Wer hat sie das gemerkt? Hannah. Stimmt doch, oder? Ja, ein bisschen. Allerdings, du wirst es nicht glauben. Daniel schläft auch. Was? Ich habe ihm das Zeugs kurz nach dem Frühstück gegeben und seitdem pennt er. Das erste Mal seit Tagen, dass ich zur Ruhe komme. Ja. Und diese Pralinen aus dem Laden, da sind wirklich prima. Pralinen? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Du, was sagst du überhaupt zu Doris neuem Wandteppich? Oh. Haut einen glatt um, was? Ja. Immerhin, das muss einem erstmal einfallen, rostige Nägel und klein gehackte Petersilie da reinzuweben. Unheimlich kreativ, unsere Doris. Nächstes Mal bringe ich dir meine ganzen Abfälle mit. Bin schon maßlos gespannt, was sie damit anstellt. Na, lass sie doch, wenn es ihr Spaß macht. Naja, jeder hat eben einen anderen Webfehler. Sicher. Übrigens, Hanna, sag mal, ist dir nichts aufgefallen? Bei den Sonderangeboten, meine ich. Irgendwas Besonderes? Ja, die Preise. Das habe ich nicht gemeint. Ich weiß, was du gemeint hast. Hat Alice dich also auch schon angesteckt? Ja, du weißt doch, was für eine blühende Fantasie sie hat. Ja, aber... Aber diesen Schein, Hanna, den haben wir Frauen schließlich alle gesehen. Was denn für ein Schein? Diesen purpurroten Schein. Purpurroten Schein? Letzte Woche bei Doris und Klaus. Ach so, den? Ja. Ich liebe Sonnenuntergänge, du nicht? Wir wissen doch, es war kein Sonnenuntergang, Hanna. So, wissen wir das? Ach Gabi, lass dich doch bloß nicht von Alice beeinflussen. Die Gute braucht einen Eheberater oder einen Psychiater, aber einen mit Couch. Und wenn sie wieder anruft, bestell ihr einen schönen Gruß. Sie soll in Zukunft ihre Neurosen nicht bei mir abladen. Es tötet einem ja den letzten Nerv. Mensch, Hanna, du übertreibst doch. Nein, ich mache mir wirklich Sorgen um Alice. Sie sieht Dinge, die gar nicht da sind. Das ist doch nicht normal. Sie ist vielleicht ein bisschen überreizt momentan. Überreizt? Wenn sie überall nur Katastrophen sieht? Nein. Sie soll zum vernünftigen Psychiater gehen und aufhören, uns auf den Wecker zu fahren. Aber jetzt Schluss damit. Ja, Hanna. Danke dir für den Anruf und ich hoffe, dass es Daniel besser geht, wenn er aufwacht. Na ja. Oh, Hanna, noch was. Ja? Wie viele Leute waren bei dir im Laden? In welchem Laden? Dem mit den Preisen wie zu Omas Zeiten. Wie viele Leute außer dir waren da? Ja, außer mir niemand. Nur die Angestellten? Ja. Und haben die Augenlider bewegt? Ob sie was haben? Die Augenlider bewegt. Das tut doch jeder, oder? Aber hältst du es für möglich, dass die Angestellten in dem Laden ihre Augenlider nicht bewegt haben? Schon möglich. Siehst du, das sagt Alice eben auch. Also ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Gut. Liebling. Heißt es nicht schrecklich, dass ich mir einfach nicht merken kann, dass dieser Daniel Daniel heißt? Daran kannst du merken, dass ich die ganze Zeit nur an dich denke. Michael. Michael. Mickey. Hallo? Gabi, wir sind Auserwählt. Was ist los, Alice? Gabi, wir sind die Auserwählten. Nun beruhige dich erst mal. Du, als die Männer Skat gespielt haben, letzte Woche, da ist es passiert. Was ist passiert, Alice? Wir wurden auserwählt und der Skatabend ist der Schlüssel zu allen. Ich weiß, es ist so, Gabi. Oh, ich fühle es ganz genau. Hast du mal wieder schlecht geträumt? Nicht, dass ich wüsste. Alice, gib mir mal bitte Peter. Der schläft schon seit Stunden. Ich habe vorhin mal versucht, ihn aufzuwecken, aber es war überhaupt nichts zu machen. Aber hör doch zu, Gabi. An dem Skatabend, da hat alles angefangen. Mein Gott, Alice, nun komm mir doch nicht mit kleinen grünen Männchen. Das ist doch Science Fiction oder was weiß ich. Der purpurrote Schein, du. Der war es. Der purpurrote Schein, den wir gesehen haben, als die Männer Karten spielten. Na schön, aber... Unsere Männer, die sind doch miteinander befreundet. Natürlich, wieso? Und sie treffen sich doch alle 14 Tage regelmäßig zum Skat. Ja, und das seit gut 5 Jahren. Das wissen wir doch alle, Alice. Nicht nur wir, Gabi. Es auch. Was denn für ein S? Das leuchtende purpurrote Etwas. Es wusste es auch. Was war denn das? Die Schlafzimmertür. Sie ist zugefallen. Wahrscheinlich der Wind. Alice, ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat. Aber bitte, bitte hör auf, mir Angst einzujagen mit deinen... In verrückten Ideen. Meinst du etwa, ich bin verrückt? Nein, das habe ich nicht gemeint. Nur was du da... Mein Gott, wenn das alles kein Zufall ist, was ist es dann? Es gibt eben Dinge zwischen Himmel und Erde, die... Oh, ich weiß nur, dass sie uns auserwählt haben. Uns, Gabi. Aber warum? Wir sind Menschen. Wir sind Menschen wie alle anderen auch. Wir essen, trinken, schlafen, leben in Häusern. Ganz normale Menschen. Nein, Gabi. Und Leute wie wir sind doch nicht für nein, irgendwas... Nein, Gabi. Wir sind besondere Menschen. Auserwählte. Nein, Alice. Bitte, nur mal ganz ruhig. Was war denn? Wir Frauen haben heute Vormittag in Läden eingekauft, die wir noch nicht kannten. Ja. Und in denen wir allein waren. Das heißt, außer den Verkäufern bzw. Verkäuferinnen. Und die hatten alle irgendwie so einen starren Blick. Ja, ja. Und dann haben wir alle gratis Hustensaft bekommen. Und unsere Männer haben sich einer nach dem anderen mit einer Erkältung ins Bett gelegt. Und dann haben wir ihnen von dem Hustensaft gegeben. Und nun schlafen sie alle tief und fest, seit Stunden. Und wir Frauen, wir haben bei Doris und Klaus letzte Woche einen merkwürdigen purpurroten Schein gesehen. Ja, ja, und da, Gabi, wir sind auserwählt. Oh, auserwählt. Hör jetzt auf. Sonst drehst du tatsächlich noch durch. Gabi. Ja. Sie wussten, dass sich unsere Männer alle 14 Tage treffen. Seit 5 Jahren, 2-mal im Monat. Und wir Frauen auch. Darauf konnten sie sich verlassen. Und dann haben sie sich für uns entschieden. Elise. Gabi, viele werden beobachtet, aber nur wenige auserwählt. Sie konnten sich verlassen auf uns und darum wurden wir auserwählt. Jetzt will ich dir mal was sagen. Möglich, dass ich jeden Augenblick verrückt werde oder dass Doris verrückt wird oder Hannah. Aber du, liebe Elise, du bist bereits verrückt. Wir wurden auserwählt. Ja, ja, das ist ja noch nicht alles. Michael wird gleich aufwachen und Peter und Klaus und dieser... Daniel. Ja, und was haben wir dann? Nochmal jede Menge Zufälle. Ach, verdammt nochmal. Wir wurden auserwählt. Ja, ja, natürlich, natürlich. Wir haben alle das gleiche Schicksal. Wir werden geboren, wir leben, wir werden sterben, alle. Nein, Gabi. Ich wollte wirklich nicht... Nein. Nein, Elise, hör auf, es ist meine Schuld. Irgendwas Seltsames geht vor sich. Elise, hörst du mich? Ja. Wir müssen jetzt versuchen, ganz ruhig zu bleiben, ja? Ja, ganz ruhig. Ja, also geh jetzt und weck Peter auf und dann sehen wir weiter. Oh, das habe ich ja schon versucht, aber ich kriege ihn einfach nicht wach. Versuch es nochmal und ich sehe zu, dass ich Michael wach kriege. Ruf mich wieder an, hörst du? Ja. Und es tut mir leid, Gabi. Was tut dir leid? Dass wir auserwählt wurden. Los. Leb wohl, Gabi. Hallo. Gabi? Doris. Ja, was ist denn? Gabi, hör zu. Ich habe bei der Zeitung angerufen. Bei der Zeitung? Ja, ich wollte mich erkundigen wegen der Anzeige Paradies der Hausfrau. Jede Menge Sonderangebote. Und? Du, Gabi, stell dir vor, die wussten überhaupt nichts von einer Anzeige. Was? Aber Doris, wir haben sie doch alle gesehen. Ja. Eine ganze Seite, das kann doch nicht sein. Gabi, sieh doch selbst nach in der Zeitung. Ja, die ist bei Michael drin. Ich hol sie mal eben. Nein, du kannst dir die Mühe sparen. Du wirst nichts finden. Überhaupt nichts. Keine Zeile mehr. Nein. Und was sagt Klaus dazu? Klaus, der schläft tief und fest. Dann weck ihn doch auf, sofort. Ach, Gabi, ich... Es gibt bestimmt eine ganz einfache Erklärung für das alles. Ja, natürlich. Bestimmt gibt es eine. Du, ich ruf dich nachher wieder an. Ja. Sorgen gemacht um dich. Liebling, ich bin gleich wieder da. Ich muss dir eine Menge erzählen. Ja. Ich bin's. Hannah. Ja. Du hast doch vorhin gemeint, dass... Es wird dir ziemlich albern vorkommen, nach allem, was ich über Elise gesagt habe. Was ist denn? Aber du hast doch vorhin etwas vom Personal erzählt und ihren Augen, Gabi. Ja. Wie war das noch genau? Ach so, also in den Laden mit den Sonderangeboten. Die Angestellten da, die haben die Augenlider nicht bewegt. Oder zumindest schien es uns so. Und Elise, die hat dazu eine Theorie entwickelt. Naja, und da habe ich mich eben von ihr anstecken lassen. Aber sag mal, wie geht es... Daniel? Ja. Der ist wach inzwischen. Oh, Gott sei Dank. Michael ist auch vor 2 Minuten aufgewacht. Oh, Hannah, ich bin richtig erleichtert. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie Alice mich geschafft hat. Gabi? Ja? Du, ich hab Angst. Wegen Daniel. Wieso denn? Er starrt mich immer zu an und seine Augen. Gabi, er bewegt seine Augenlider nicht. Dieser starre Blick, ich halte das einfach nicht mehr. Hannah? Hannah? Michael, die Tür ist zugefallen. Mach auf, Liebling. Mach auf die Tür zu, Liebling. Michael! Ja. Gabi. Alice. Gabi, geh ihnen aus dem Weg, Gabi. Hörst du? Lass dich nicht berühren von ihnen. Sie sind es, Gabi. Nicht berühren lassen, hast du verstanden? Ah! Gabi, sie sind's. Ah! Alice. Alice. Michael, mach doch auf, mach auf! Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Komm. Oh mein Gott, die Leitung ist tot. Polizei, Polizei. Hier ist alles. Michael, der öffnet nicht und die Tür geht nicht auf und das Telefon. Doris, ich kann niemanden anrufen. Und Alice, die schreit, die braucht Hilfe. Sie sagt, ich soll mich nicht berühren lassen. Sie sagt, sie sind es, Doris, weil wir sind auserwählt. Doris, bitte, hilf uns. Also Klaus hat mich gebeten, dich anzurufen. Verlass uns nicht, Doris, hilf uns, bitte. Du möchtest Michael sagen, für nächste Woche ist alles vorbereitet. Hast du verstanden? Doris, bitte ruf die Polizei. Vergiss es nicht. Für nächste Woche ist alles vorbereitet. Doris. Doris. Michael. Da bist du ja. Und bist du wieder ganz okay? Liebling. Oh, Liebling, bin ich froh, dass du wieder okay bist. Aber ja, warum sollte ich nicht okay sein? Oh, ich dachte schon, irgendwas Furchtbares ist passiert mit dir und mit uns allen. Oh, Mickey. Ich dachte schon, ich wäre nicht mehr bei Verstand. Du nicht bei Verstand? Das wäre das erste Mal. Ja, aber irgendwas geschieht. Was Unbegreifliches, ich weiß es. Aber immerzu geschieht etwas Unbegreifliches, Liebling. Immer und überall. Ja, aber diesmal ist es anders. Meinst du? Ja. Du hast ja wirklich einen bösen Husten. Husten? Ja. Und wie du aussiehst. Wie ein Gespenst. Aber Mickey. Oh, komm. Ich bring dich erst mal ins Bett. Mickey. Ja. Ich muss nicht ins Bett. Ich hab nichts, Mickey. So. Mickey, wirklich. Lass mich los, Mickey. Und jetzt ruhst du dich schön aus. Und ich geb dir was gegen deinen Husten, ja? Aber ich hab doch gar keinen Husten. Bleib schön liegen. Es wird gleich wieder gut. Mickey. Es wird gleich alles wieder gut. So. Lass mich, Mickey. Das vertreibt deinen Husten. Ich brauch keinen Husten, sagt Mickey. Wirklich nicht. Nimm das. Aber Liebling, ich will... Du nimmst das jetzt. Nein. Nein, ich will nicht. Lass mich. Ja. Siehst du, du bist einfach überreizt, Gabi. Es wird dir gleich besser gehen. Manchmal weiß man einfach nicht, was das Beste für einen ist. Sehr oft sogar, dass man es nicht weiß. Ja. So ist gut. Ja. Sehr Alice? Ja? Sag Peter, für nächste Woche ist alles vorbereitet. Gut. Und was macht Gabi? Gabi? Wer ist Gabi? Leute wie wir von Donovan O'Malley, deutsche Fassung, Hubert von Bechtolsheim, Monika Klostermeier und Hans Rosenhauer. Es sprachen Katharina Thalbach, Stefan Schwarz, Jutta Wirschatz, Angelika Schmidt und Marlene Diekhoff. Toningenieur Johannes Carstens, Technik Anne Dommernicht und Doris Umland. Regieassistenz Thomas Krüger, Regie Hans Rosenhauer.